Willkommen bei Audible. Gute Unterhaltung. Der Headroom Verlag präsentiert aus der Reihe Abenteuer und Wissen Nelson Mandela. Ein Leben für die Freiheit von Berit Hempel. Kapstadt in Südafrika. 11. Februar 1990. Es ist Sommer in der Stadt am Meer auf der südlichen Halbkugel. Der Himmel ist blau, die Sonne strahlt auf den Tafelberg, der die Stadt umgibt. Auf dem großen, weiten Platz vor dem Rathaus hat sich eine riesige Menschenmenge versammelt. Alle sind gekommen, um ihn zu sehen. Nelson Mandela. Den großen Freiheitskämpfer, der gerade aus dem Gefängnis entlassen wurde, nach insgesamt 27 Jahren Haft. Hunderttausende von Menschen warteten. Sie sahen ja auch so etwas wie einen Erlöser in Nelson Mandela. Er kam und kam nicht, weil es natürlich Verkehrsstaus gab und Chaos auf dem Weg vom Gefängnis in die Stadt. Und da kam der alte Widerstandskämpfer Desmond Tutu, der damals Erzbischof in Kapstadt war, trat auf den Balkon und sagte: "Und hier, wie der Teufel aus der Schachtel, Nelson Mandela." Und dann erhob sich ein Sturm. Und dann sah man zum ersten Mal Nelson Mandela in der Öffentlichkeit. Das war ein ganz großer Augenblick. Bartholomäus Grill, Journalist. Es war unglaublich. Also man war sofort verzaubert. Man nannte das auch Madiba Magic, der Zauber Mandelas. Wie kommt es, dass dieser Mann für Südafrika so eine große Bedeutung erlangte? Eine so große Bedeutung, dass man ihm den Friedensnobelpreis verlieh. Juli 1918 in einem kleinen Dorf namens Mweso im Distrikt Umtata. Der Schrei eines Babys schallt aus einer runden, mit Gras gedeckten Hütte über die grünen Hügel, vorbei an Ziegen, Kühen und ihren Hirten, den Fluss Mbashe entlang. In der Hütte beugt sich der Vater über sein Kind und blickt es zärtlich an. Dein Name soll Ruishlashla sein. Ruishlashla Mandela. Ruishlashla, das heißt so viel wie am Ast eines Baumes ziehen und bedeutet schlicht Unruhestifter. Wenn du mit diesem Namen nicht etwas heraufbeschwörst. Den englischen Namen Nelson wird der Junge erst später erhalten. In den ersten Jahren seines Lebens bis zur Schule wird er Ruishlashla gerufen. Der kleine Unruhestifter wird in eine bewegte Zeit hineingeboren. Der Erste Weltkrieg ist gerade beendet. Eine Grippeepidemie tötet weltweit Millionen Menschen. Niederländische und britische Siedler haben das Land Südafrika unter sich aufgeteilt. 1,3 Millionen Weiße bestimmen über 4 Millionen Schwarze. Die schwarze Bevölkerung setzt sich aus verschiedenen Gruppen zusammen. Zum Beispiel Tsonga, Venda, Zulu, Ndebele und Xhosa. Obwohl sie in der Mehrheit sind, sind sie Bürger zweiter Klasse mit wenig Rechten. Ruishlashla gehört zum Volk der Tembu im Reich der Xhosa, das aus mehreren Gruppen, auch Clans genannt, besteht. Der Clan der Familie des Jungen trägt den Namen Madiba und ist eine Königsfamilie. Ruishlashla lebt mit drei Schwestern und seiner Mutter in einem sogenannten Kraal, vergleichbar mit einem kleinen Gehöft. Er hat noch mehrere Halbgeschwister, denn sein Vater hat noch drei weitere Ehefrauen. Zwischen ihnen pendelt er regelmäßig hin und her. Ruishlashlas Vater ist Chief, so etwas wie ein König, aber ein Chief mit wenig Macht, denn er wird von der weißen Regierung kontrolliert. Trotzdem ist er ein würdevoller Mann, groß, mit einem Büschel weißer Haare über der Stirn. Und manchmal macht der Kleine den Großen nach. Ruishlashla, was machst du da? Warum schmierst du dir Asche in die Haare? Weil ich so aussehen will wie Papa, mit den weißen Haaren. Doch sein Vater ist nicht mehr lange Chief. Er bekommt Ärger mit der weißen Regierung. Als der Magistrat, ein Vertreter eben jener unliebsamen Regierung, ihn zu sich zitiert, weigert er sich zu kommen. Nosekini, meine liebe Frau, der Magistrat hat mich abgesetzt. Er hat mir auch einen großen Teil meiner Herde weggenommen und sogar einen großen Teil meines Vermögens. Nur weil du nicht zu ihm gekommen bist? So ist es. Ich wollte dem Magistrat zeigen, dass er keine Macht über mich hat. Oh weh. Und jetzt das. Kein Geld, keine Tiere. Was machen wir nun? Ich ziehe am besten mit den Kindern zu meinen Verwandten nach Kunu. In dem Dorf Kunu wohnen fast nur Frauen und Kinder. Die Väter sind selten da. Die meisten leben in der Großstadt Johannesburg und arbeiten dort tief unter der Erde in den Goldminen. Es ist eine harte und gefährliche Arbeit. Vielleicht zweimal im Jahr kehren sie heim ins Dorf, um die Felder zu pflügen. Die restliche Arbeit, das Hacken, Jäten und Ernten, erledigen die Frauen. Sie holen auch das Wasser aus den Teichen und Bächen, das sie in großen Gefäßen auf dem Kopf balancieren. Eines Tages wendet sich die Mutter an ihren Sohn. Du bist jetzt 5 Jahre alt, groß genug, um auch zu arbeiten. Von nun an hütest du die Tiere. Am nächsten Morgen, als der Hahn kräht, erhebt sich der Junge noch müde von seiner Schlafmatte. Matratzen und Kissen hat er nicht. Er geht hinüber in die Kochhütte, setzt sich auf den Boden, Stühle gibt es auch nicht, und schaut der Mutter zu, wie sie das Feuer entfacht. Auf offener Flamme kocht sie Umputulu, einen Brei aus Körnern und saurer Milch. Nach dem Frühstück macht sich Huishlashla auf den Weg zur Arbeit, zum Vieh. Hütet Huishlashla keine Tiere, dann sammelt er wilden Honig, Früchte und essbare Wurzeln. Aber er hat auch viel Spaß, trinkt Milch direkt aus dem Euter einer Kuh, geht mit Freunden im kalten Fluss schwimmen und angelt Fische, ficht wilde Stockkämpfe und nutzt einen großen, glatten Felsbrocken so lange als Rutsche, bis sein Popo wund ist. Spätestens bei Anbruch der Dunkelheit kehrt Huishlashla zu seinem Kral, zu den Hütten, zurück, setzt sich ans Feuer und lauscht den alten Heldengeschichten und Legenden seines Stammes. Erzähl noch einmal die Geschichte von der Frau mit den kranken Augen. Bitte, Mama. Aber die kennst du doch schon. Trotzdem. Bitte. Nun gut. Wickel dich in deine Decke und höre gut zu. Es war einmal ein Mann, ein Reisender, der traf auf eine alte Frau mit kranken Augen. Sie bat ihn um Hilfe, doch der Mann guckte weg und ging weiter. Da kam ein zweiter Mann und auch den bat sie. »Bitte, säubere mir meine Augen.« Obwohl der Mann dies als unangenehm fand, half er der alten Frau und wusch ihr die Augen aus. Da verwandelte sich die Alte plötzlich und wurde jung und schön. Der hilfsbereite Mann heiratete sie und wurde reich und glücklich. So eine schöne Geschichte. Huishlashla ist ein aufgeweckter und kluger Junge. Einem aufmerksamen Nachbarn fällt das auf und er bittet die Mutter um ein Gespräch. Nosekini, dein Sohn ist intelligent. Er sollte zur Schule gehen. Und die Mutter? Sie sagt nichts, schweigt. Denn noch nie ist jemand aus ihrer Familie in die Schule gegangen. Sie erzählt dem Vater von der ungewöhnlichen Idee. Und der beschließt, der Junge wird in die Schule gehen. Nur wer eine gute Schulbildung hat, kommt heute im Leben weiter. Am Tag vor der Einschulung nimmt der Vater seinen 7-jährigen Sohn zur Seite. Huishlashla, bisher hast du als Kleidung die Wolldecke um die Schulter geworfen und an der Hüfte zusammengebunden. Aber so kannst du nicht in die Schule gehen. Du brauchst eine Hose. Nimm eine von mir. Aber die ist mir noch viel zu lang. Macht nichts. Ich schneide sie ab. Aber sie ist mir auch viel zu weit. Schau mal. Macht auch nichts. Hier, nimm diese Schnur als Gürtel. Okay. Und ehe er sich versieht, steht Hui Schlaschla da. In der abgeschnittenen Hose mit einem Strick um die Taille, damit sie nicht runterrutscht. Ich muss einen komischen Anblick geboten haben. So erinnert sich der damalige Schulanfänger noch im hohen Alter an diesen Tag. Doch nie habe ich ein Kleidungsstück besessen, auf das ich stolzer gewesen wäre, als auf meines Vaters abgeschnittene Hose. In der Schule von Kunu angekommen, begrüßt ihn seine Lehrerin. Hui Schlaschla? Afrikanische Namen benutzen wir hier nicht. Ich gebe dir einen neuen. Von nun an heißt du Nelson, nach dem berühmten Seefahrer und Admiral Lord Nelson. Nelson, Nelson, Nelson Mandela! Afrikaner meiner Generation haben im Allgemeinen einen englischen und einen afrikanischen Namen. Weiße waren nicht fähig oder auch nicht gewillt, einen afrikanischen Namen auszusprechen und hielten es für unzivilisiert, überhaupt einen afrikanischen zu haben. Die Erziehung, die ich erhielt, war eine britische, in der britische Gedanken, britische Kultur, britische Institutionen automatisch als höherwertig angesehen wurden. So etwas wie eine afrikanische Kultur kam darin nicht vor. Doch direkten Kontakt zu Weißen hatte Nelson Mandela nur selten. Der örtliche Magistrat war natürlich weiß, wie auch der örtliche Ladenbesitzer. Zuweilen tauchten weiße Reisende oder Polizisten in unserer Nachbarschaft auf. Diese Weißen erschienen mir großmächtig wie Götter und mir ging auf, dass sie mit einer Mischung aus Furcht und Respekt behandelt werden mussten. Doch sie spielten in meinem Leben nur eine beiläufige Rolle. Und über den weißen Mann oder die Beziehungen zwischen meinem eigenen Volk und diesen seltsamen, weit entfernten Gestalten dachte ich nur wenig nach, wenn überhaupt. Das Leben von Nelson Mandela verläuft ruhig. Er geht zur Schule, lernt, kümmert sich um das Vieh, spielt zusammen mit Jungen und Mädchen Ndise, Verstecken, oder Keta, das Wähle-wen-du-magst-Spiel. Doch dann stirbt sein Vater. Nelson ist 9 Jahre alt. Von nun an ändert sich sein Leben komplett. Nelson, du musst Kunu nun verlassen. Nelson fragt nicht nach dem Grund. Er packt seine wenigen Sachen und macht sich am frühen Morgen zusammen mit seiner Mutter zu Fuß auf den Weg. Über steinige Pfade, Hügel auf und Hügel ab, an zahlreichen Dörfern vorbei, ohne eine Pause. Am späten Nachmittag kommen sie an, an der Residenz von Chief Yongintaba, dem Regenten der Tembu, dem Volk, zu dem auch Nelson Mandelas Familie gehört. Der Regent und seine Frau erzogen mich, als sei ich ihr eigenes Kind. Sie sorgten sich um mich, leiteten mich an und bestraften mich auch, alles im Geist der Liebe und Gerechtigkeit. Yongintaba war streng, doch ich zweifelte nie an seiner Liebe zu mir. Sie riefen mich bei meinem Kosenamen, Tatumkulu, was Großvater bedeutet, weil sie fanden, dass ich mitunter, wenn ich sehr ernst reinblickte, wie ein alter Mann aussah. Die einzige Tracht Prügel, die ich erhielt, bekam ich, als ich einmal den Sonntagsgottesdienst schwänzte, um an einem Kampf gegen Jungen aus einem anderen Dorf teilzunehmen. Ein solches Vergehen leistete ich mir nie wieder. Zusammen mit dem Sohn des Chief, Justice, teilt sich Nelson eine Rundhütte. Zu Nelsons Aufgaben gehört es, die Anzüge des Regenten zu bügeln. Meine Lieblingsaufgabe, auf die ich sehr stolz war. Der Chief besaß ein halbes Dutzend westlicher Anzüge und ich verwandte manche Stunden auf möglichst präzise Bügelfalten. Vor dem Haupthaus des Regenten stehen 2 große Eukalyptusbäume. In ihrem Schatten finden regelmäßig Stammestreffen statt. Manchmal kommen 20 Stammesälteste, um zum Beispiel über eine Dürre zu sprechen, über neue Gesetze zu diskutieren. Ladenbesitzer, Medizinmänner und Arbeiter erzählen hier von ihren Problemen. Diese Treffen prägen Nelson Mandela Zeit seines Lebens. Sie werden Vorbild für seinen späteren Umgang mit Freunden, und mit Feinden. Mein politisches Interesse wurde erstmals geweckt, als ich als Jugendlicher den Stammesältesten in meinem Dorf zuhörte. Ich habe immer versucht, mir das anzuhören, was jeder Einzelne in eine Diskussion zu sagen hatte, bevor ich meine eigene Meinung vortrug. Die ursprüngliche afrikanische Form der Demokratie, eine Konsensdemokratie, man stimmt überein in der Diskussion und wenn man keine Lösung findet, dann lässt man es auch offen. Aber es wird nicht von oben nach unten diktiert und bestimmt, sondern es ist immer ein offenes Gespräch. Aus dieser Kultur kommt Mandela und letztendlich hat er diese altafrikanische Tradition auf ein modernes politisches System übertragen. Bartholomäus Grill kennt sich aus. Er lebt in Südafrika, in Kapstadt, schreibt Bücher über das Land und berichtet seit 1993 für deutschsprachige Zeitungen über die Veränderungen in der südafrikanischen Gesellschaft. Weil es ein wunderbares Land ist mit tollen Menschen, weil es das Führungsland Afrikas ist, weil man viel lernen kann über das Verhältnis zwischen Schwarzen und Weißen. Die Natur, die Tiere, wird immer gesagt, aber die Menschen sind viel interessanter. Der Journalist hat Nelson Mandela nach dessen Entlassung mehrfach getroffen. Da kommt ein hochgewachsener Mann entgegen. Man schüttelt die Hand, es ist der kräftige Händedruck einer großen Maurerhand. Er hat sich immer vorgestellt, Nelson Mandela, I think you know me. Ich bin der Nelson Mandela, ich nehme an, Sie kennen mich. Ich war so verlegen, weil plötzlich stand dieser berühmte Mandela vor mir und ich sollte jetzt ein Interview machen mit ihm. Und in meiner Verlegenheit fiel mir die erste Frage nicht mehr ein. Ich starrte ihn an und sagte, das ist ja nicht möglich. Ich sitze jetzt vor dem Nelson Mandela, vor dem großen Mandela. Und er hat diese Anspannung aufgelöst mit seinem wunderbaren Lächeln. Da schmolz die ganze Welt immer hin, wenn Mandela lächelte. Doch bis es soweit ist, muss Nelson Mandela noch viel erdulden in seinem Leben. Die Jahre gehen ins Land und Nelson wächst heran zu einem jungen Mann. Als ich 16 Jahre alt war, entschied der Regent, es sei an der Zeit, dass ich ein Mann würde. In der Tradition meines Stammes kann ein Unbeschnittener nicht die Güter seines Vaters erben, er kann nicht heiraten, er kann keine Stammesrituale halten. In der Kosa-Tradition ging das nur durch Beschneidung. Bei dieser Beschneidung wird, ohne Betäubung, die Vorhaut des Penis abgeschnitten. In Deutschland werden manchmal Jungen mit Betäubung im Krankenhaus beschnitten, aus medizinischen oder aus religiösen Gründen. Nelson zieht mit anderen Jungen, die auch beschnitten werden, für mehrere Tage in eine Hütte, abgesondert von den anderen Dorfbewohnern. Die Jungen haben viel Zeit. Sie sitzen zusammen, erzählen sich Geschichten aus der fernen Großstadt Johannesburg, von den Männern, die dort aus den dunklen Minen Gold hervorholen. Diese Männer sind für die Jungs Helden. Am Abend vor der Beschneidung kommen die Frauen aus den nahen Dörfern und alle singen und tanzen gemeinsam bis spät in die Nacht. Schließlich kommt der große Tag, an dem Nelson Mandela vom Jungen zum Mann wird. 30 Jungen schreiten zum Fluss, um sich in dem kalten Wasser zu reinigen. Dann gehen sie zurück in die Hütte. Nur mit einer Wolldecke bekleidet und unter rhythmischen Trommelklängen treten die Jungen nach und nach heraus auf eine Lichtung. Der Regent ist da, auch Eltern und Verwandte. Ich war angespannt und unsicher, wie ich reagieren würde, wenn der kritische Augenblick kam. Wir durften weder zusammenzucken noch aufschreien. Das galt als Zeichen von Schwäche. Nelson zuckt nicht und schreit nicht. Mit einer großen Zeremonie werden sie nach dieser Zeit von ihrer Gemeinschaft wieder in Empfang genommen. Wieder wird gesungen und getanzt, Reden werden gehalten und Geschenke werden gemacht. Ich erhielt 2 junge Kühe und 4 Schafe und ich fühlte mich reicher denn je zuvor. Ich, dem nie etwas gehört hatte, besaß plötzlich etwas. Mandela fühlt sich als stolzer Mann. Doch dann hört er Worte, die ihm den Tag verderben. Denn am Ende der Feier erhebt sich der Bruder des Chief und hält eine flammende Rede. Dort sitzen unsere Söhne. Jung, gesund und stattlich, die Blüte des Kosa-Stammes, der Stolz unserer Nation. Sie sollen jetzt Männer sein, aber das werden sie nie. Denn wir Kosas sind Sklaven in unserem eigenen Land. Wir haben keine Kontrolle über unser Leben. Für den Rest ihres Lebens werden sich diese Männer die Lunge raushusten. Tief, tief in den Eingeweiden der Minen des weißen Mannes. Ihre Gesundheit zerstörend, niemals die Sonne sehend. Damit der weiße Mann ein Leben in einzigartigem Wohlstand führen kann. Unter diesen jungen Männern sind Häuptlinge, die niemals herrschen werden, weil wir nicht die Macht haben, uns selbst zu regieren. Mandela ist entsetzt. Ich dachte, was erzählt der da? Der hat doch gar keine Ahnung. Die Weißen haben gute Dinge in unser Land gebracht, Bildung und andere Wohltaten. Für ihn ist der Rest der Feier verdorben. Doch Jahre später erkennt Mandela rückblickend, dass die Worte des Redners ihre Wirkung nicht verfehlt hatten. Er hatte seinen Samen gesät. Und wenn ich diesen Samen lange auch gleichsam brach liegen ließ, so begann er schließlich doch zu wachsen. Schließlich begriff ich, dass der unwissende Mann an jenem Tag nicht der Redner gewesen war, sondern ich selbst. Der Journalist Bartholomäus Grill kann diese Entwicklung nachvollziehen. Die Gegend, in der Mandela aufwuchs, war natürlich sehr abgelegen und man hatte nicht die Informationen, die man in einer Großstadt hat. Und er hat dann erst gesehen, als er nach Johannesburg kam, wie die Apartheid tatsächlich aussieht und dass die Segnungen, die die Weißen angeblich bringen, überhaupt keine sind, sondern im Gegenteil. Es ist Unterdrückung, es ist Ausbeutung. Ein Jahr später, 1935, schickt der Regent Mandela auf ein Internat. Hier schüttelt er zum ersten Mal einem weißen Mann die Hand. Nelson lernt schnell, ist zwei Jahre später schon auf der nächsten Schule und schließlich 1939 auf dem College von Fort Hare, der einzigen höheren Bildungsanstalt für Schwarze in Südafrika. Ein unglaublicher Erfolg für den Jungen aus dem kleinen Dorf. Nelson Mandela studiert im ersten Jahr Englisch, Anthropologie, Politik, Recht und etwas, was damals Eingeborenenverwaltung hieß. Auf dem College lernt er viele neue Dinge kennen. Zum ersten Mal in seinem Leben putzt er sich seine Zähne nicht mit Asche und Zahnstocher, sondern mit Zahnbürste und Zahnpasta. Auch Toiletten mit Wasserspülung und Duschen sind neu für ihn. In seiner Freizeit geht er in den Tanzkurs, lernt Walzer und Foxtrott, läuft Langstrecken oder spielt Fußball. Hier, auf dem staubigen Platz, lernt er Oliver Tambo kennen, der ein enger Weggefährte werden sollte. Und hier betätigt er sich zum ersten Mal politisch. Ein Entschluss, der weitreichende Konsequenzen haben wird. Doch davon ahnt der junge Mann noch nichts, als er sagt: Ich kandidiere für den Studentenrat. Ich fordere, dass das Essen besser wird. Aber den meisten Studenten reicht diese Forderung nicht. Sie möchten mehr, verlangen, dass der Studentenrat zusätzliche Macht erhält. Um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen, wollen sie die komplette Wahl für den Studentenrat boykottieren. Ich bin dabei. Wir boykottieren die Wahl so lange, bis wir besseres Essen haben und mehr mitbestimmen dürfen. Dabei gibt es aber ein Problem. Nicht alle Studenten sind gegen die Wahl. Einige geben doch ihre Stimme ab und wählen Nelson Mandela. Aber diese Wahl nehme ich nicht an. Sie ist ungültig. Doch der Rektor von Fort Hare setzt Mandela unter Druck. Entweder Sie nehmen diese Wahl an oder Sie verlassen diese Bildungsanstalt. Sie haben einen ganzen Sommer Zeit, darüber nachzudenken. Mandela ist schockiert. Und nun nimmt sich der Rektor das Recht, über mein Schicksal zu befinden. Wie ein Diktator. Ich muss doch frei darüber entscheiden können, was ich tun möchte. Empört und aufgewühlt reist Nelson Mandela nach Hause, wo der nächste Schrecken auf ihn wartet. Sein Vormund, der Regent, hat von dem Vorfall in Fort Hare gehört und ist wütend. Natürlich müsse Mandela sofort nach Fort Hare zurückkehren. Welch ein Wahnsinn, den er da fabriziert habe. Zum Glück ist Justice, der Sohn des Regenten, auch anwesend und die Wiedersehensfreude ist groß. Doch eines Tages ruft der Regent Justice und Nelson zu sich. Meine Kinder, ich fürchte, dass ich nicht mehr sehr lange in dieser Welt sein werde. Und bevor ich ins Land der Ahnen reise, habe ich die Pflicht, dafür zu sorgen, dass meine beiden Söhne sich ordentlich verheiraten. Deshalb habe ich für euch beide eine Braut ausgesucht und die Ehen arrangiert. Bald wird geheiratet. Nelson und Justice schauen sich erschrocken an. Heiraten? Jetzt? Jemanden, den sie nicht ausgesucht haben? Justice, was machen wir jetzt? Wir können doch nicht eine wildfremde Frau heiraten. Ach, Nelson, ich weiß auch nicht. Ich bin ratlos. Heiraten werde ich auf gar keinen Fall. Weißt du was? Lass uns abhauen. Ja, wir fliehen. Nach Johannesburg. Das ist der einzige Ausweg. Nelson verkauft zusammen mit Justice zwei Rinder aus der Herde des Regenten und packt seine wenigen Habseligkeiten zusammen. Über Bekannte bekommen sie eine Mitfahrgelegenheit in einem Auto und erreichen im April 1941 Johannesburg, die Stadt des Goldes. Nelson Mandela ist 22 Jahre alt. Ungefähr um 10 Uhr abends sahen wir in der Ferne eine schimmernde Helle, ein Labyrinth aus glitzernden Lichtern, die sich in alle Richtungen zu erstrecken schienen. Elektrizität war für mich immer ein Luxus gewesen und hier gab es eine riesige Landschaft aus Elektrizität, eine Stadt aus Licht. Ich war furchtbar aufgeregt. Nelson Mandela beginnt sein neues Leben in der schillernden und pulsierenden Stadt als Nachtwächter in den Goldminen. Doch damit ist schnell Schluss, denn er besitzt nicht die notwendige Arbeitserlaubnis und wird wieder gefeuert. Was nun? Ich möchte Rechtsanwalt werden. In diese Richtung muss es jetzt irgendwie weitergehen. Ein Verwandter bringt Nelson Mandela zu dem Immobilienmakler Walter Sisulu. Und der schickt ihn wiederum zu dem weißen Rechtsanwalt Lazar Sidelski. Und dieser Rechtsanwalt stellt ihn tatsächlich als Anwaltsgehilfen ein. Nahezu undenkbar zu dieser Zeit, ein Schwarzer in einer weißen Anwaltskanzlei. In Südafrika war ein Rassistenregime an der Macht, das schwarze Menschen als Untermenschen ansah. Über staatliche Gesetze, über Verordnungen wurden schwarze Bürger zu Menschen zweiter Klasse erklärt, die bestimmte Rechte nicht hatten, die bestimmte Orte nicht betreten durften, bis hin dazu, dass Parkbänke getrennt waren für schwarze und für weiße Menschen, dass die öffentlichen Verkehrsmittel getrennt waren, dass Schwarze nicht an die weißen Badestrände durften und dergleichen Schikanen. Das nennt man ja dann Apartheid, getrennte Entwicklung. Diese Apartheid spürt Nelson Mandela auch bei der Arbeit. Einige Zeit später, inzwischen war ich mit der Arbeit der Kanzlei etwas vertrauter, diktierte ich einer weißen Sekretärin irgendeinen Text, als ein weißer Klient, den sie kannte, das Büro betrat. Sie war verlegen. Und um zu demonstrieren, dass sie von einem Afrikaner kein Diktat entgegennahm, klaubte sie Geld aus ihrem Portemonnaie und sagte spitz: Bitte, Nelson, geh und hole mir Shampoo aus der Drogerie. Ich ging aus dem Raum und holte das Shampoo. Nelson Mandela hat zwar einen Job, aber wenig Geld. Sein Chef, Lazar Sidelski, schenkt ihm einen alten Anzug, den er beinahe 5 Jahre lang fast täglich tragen wird. Der angehende Rechtsanwalt wohnt im ersten Jahr in einer kleinen Hütte mit Lehmboden, ohne Heizung, ohne fließend Wasser und ohne Strom. Er ernährt sich oft nur von Brot und Wasser. Und manchmal geht er die 8-9 Kilometer zur Arbeit sogar zu Fuß, um das Busgeld zu sparen. Am Abend lernt er bei Kerzenlicht in Fernkursen für sein Studium der Rechtswissenschaften an der University of South Africa. In seiner knappen Freizeit geht er zu außergewöhnlichen Partys, auf denen Schwarze und Weiße freundschaftlich zusammen feiern. Er demonstriert gegen die Erhöhung der Buspreise und besucht zusammen mit Walter Sisulu politische Veranstaltungen des ANC, African National Congress. Der sogenannte Afrikanische Nationalkongress ist eine Organisation, die gegen die Rassentrennung kämpft. Der ANC war die größte Widerstandsorganisation gegen die Apartheid. Zunächst mit gewaltfreien Mitteln, mit friedlichen Protesten, Demonstrationen. Eines Tages nimmt Lazar Sidelski Nelson Mandela zur Seite. Sie wollen doch Rechtsanwalt werden. Ja, natürlich. Nun, falls Sie in die Politik gehen, wird Ihre Anwaltskanzlei darunter leiden. Sie werden Ärger bekommen mit den Behörden. Sie werden all Ihre Mandanten verlieren. Sie werden bankrott gehen. Sie werden Ihre Familie zerstören und Sie werden im Gefängnis landen. Das alles geschieht, wenn Sie in die Politik gehen. Nelson Mandela zuckt unbeeindruckt mit den Schultern. Er war ein stolzer Mann, er war ein schöner Mann, ein hochgewachsener Mann. Er war eine prächtige Erscheinung. Er hatte auch einen Zug zur Arroganz. Aber das war auch ein Selbstschutz gegenüber den Weißen, die eben Schwarze grundsätzlich für minderwertig hielten und sie auch Kaffer nannten. Kaffer ist ein sehr rassistischer Begriff, ein abschätziger Begriff für Schwarze, den man übrigens heute noch manchmal hört. Der junge Mandela lässt sich durch seinen Chef jedoch nicht beirren. Afrikaner zu sein bedeutet, dass man von Geburt an politisiert ist. Ob man es zugibt oder nicht. Ein afrikanisches Kind kommt in einem Krankenhaus nur für Afrikaner zur Welt. Wird in einem Bus nur für Afrikaner nach Hause gebracht. Wohnt in einem Bezirk nur für Afrikaner und besucht eine Schule nur für Afrikaner. Wenn es überhaupt eine Schule besucht. Wenn das Kind heranwächst, kann es einen Arbeitsplatz nur für Afrikaner erhalten. Ein Haus in einer Township nur für Afrikaner mieten. Eine Township ist eine Siedlung der Schwarzen. Jede Stadt in Südafrika, jedes Dorf hat eine hässliche schwarze Schwester. Das sind die armen Siedlungen am Rande der weißen Städte, in denen die Schwarzen leben mussten. Das waren oft Orte ohne Wasser, ohne Strom, ohne Infrastruktur. Und man hat diese Townships geschaffen, um Arbeitskräfte zu haben. Es wohnten eben da die Bergarbeiter und die Lohnsklaven. Es gab hohe Kriminalität, Gewalttätigkeit. Es war ein fürchterliches Leben. Das Kind kann jederzeit, bei Tag und Nacht, angehalten und nach seinem Ausweis gefragt werden. Wenn es ihn nicht bei sich hat, wird es festgenommen und ins Gefängnis gesteckt. Sein Leben ist eingerahmt von rassistischen Gesetzen und Regeln, die sein Leben beschränken. Es ging bis hin zu der Gründung von sogenannten Homelands, Bantustans. Heute würde man sagen, das waren Menschenreservate für die Schwarzen. Man hat ein Schulsystem für Schwarze entwickelt, die sogenannte Bantu-Erziehung. Bantu ist ein Sammelbegriff für schwarze Afrikaner. In diesen Schulen wurden nur die Grundlagen vermittelt, denn man wollte ja keine klugen Menschen, sondern man wollte Sklaven. Und dazu braucht man nicht so viel zu wissen. Die Grundrechenarten, ein bisschen lesen und schreiben, das war es dann schon. Man hatte alle Möglichkeiten als Diener, als Sklave, als Untergebener. In den Homelands gab es natürlich auch schwarze Unternehmer oder Handwerker. Aber im weißen Südafrika hatten Schwarze keine Entfaltungsmöglichkeiten. Nelson Mandela engagiert sich im Afrikanischen Nationalkongress und gründet zusammen mit anderen eine Jugendliga. Walter Sisulu lädt den eifrigen jungen Mann immer wieder zu sich nach Hause ein. Hier lernt er auch Evelyn Mays kennen und verliebt sich in sie. Wenige Monate nach der ersten Begegnung, 1944, heiraten die beiden. Sie bekommen erst einen Sohn und dann eine Tochter. Doch das Mädchen kränkelt und stirbt nach nur 9 Monaten. Eine Tragödie für das junge Paar. In dem kleinen Haus der Familie, das aus nur 3 Zimmern besteht, leben 5 Personen. Die Eltern, der Sohn und dann noch eine Schwester und die Mutter von Mandela. Obwohl alles so beengt ist, gehören Mandela und seine Frau mit ihren guten Jobs zur schwarzen Elite Südafrikas. Damals, 1946, gab es in unserem ganzen Land mit Millionen von Menschen nur 18 schwarze Anwälte. 13 schwarze Anwaltsgehilfen und gerade einmal 190 Krankenschwestern. Und meine Frau war eine von ihnen. Mandela ist sehr beschäftigt und hat wenig Zeit für seine Familie. Er organisiert verschiedene Kampagnen und Proteste. Sein zweiter Sohn wird an solch einem Protesttag geboren. Mandela schafft es gerade so, bei der Geburt im Krankenhaus zu sein, muss dann aber schnell wieder weiter. 1952 gründet Nelson Mandela zusammen mit Oliver Tambo eine eigene Rechtsanwaltskanzlei im Zentrum von Johannesburg. Schwarze brauchen eine Sondergenehmigung, um ein Büro in der Stadtmitte zu mieten. Mandela und Tambo besitzen nur eine vorläufige Erlaubnis, die abgelaufen ist. Illegal, dass ich nicht lache. Sollen sie uns hier rausholen, mit oder ohne gültiger Zulassung? Oliver, siehst du nicht, dass wir gebraucht werden? Der Ansturm auf ihre Kanzlei ist groß. Sie ist die einzige Anwaltspraxis von Schwarzen. Viele Menschen suchen Rat, zum Beispiel, weil sie von ihrem Land vertrieben wurden oder weil sie einer Straftat bezichtigt werden. Es gilt als Verbrechen, in einem nur für weiße Bus zu sitzen. Als Verbrechen, von einem nur für weiße Trinkbrunnen zu trinken oder an einem Strand spazieren zu gehen, der nur für weiße ist. Eine Toilette zu benutzen, die nur für weiße ist. Mandela und Tambo ziehen für viele Menschen vor Gericht. Doch auch sie selber werden als schwarze Anwälte diskriminiert. Manche weiße Zeugen weigern sich, ihre Fragen zu beantworten. Neben seiner Arbeit als Rechtsanwalt engagiert sich Mandela mehr und mehr beim Afrikanischen Nationalkongress. Mehrfach landet er deswegen vor Gericht und wird 3-mal gebannt. Bannen bedeutet, dass er sich nicht mehr politisch betätigen darf und die Stadt Johannesburg nur mit Sondergenehmigung verlassen kann. Trotzdem macht Mandela weiter. Und 1956 kommt es, wie es kommen muss. Er wird wegen Hochverrats angeklagt. Ihm wird vorgeworfen, den gewaltsamen Sturz der weißen Regierung geplant zu haben und einen kommunistischen Staat aufbauen zu wollen. Mitangeklagt sind unter anderem Walter Sisulu und Oliver Tambo. Ihnen allen droht die Todesstrafe. Nach langen und kräfteraubenden 5 Jahren werden Mandela und seine Freunde endlich freigesprochen. Es gibt keine Beweise für einen gewaltsamen Umsturz oder dafür, dass der Afrikanische Nationalkongress eine kommunistische Organisation sei. Die Prozesszuschauer jubeln und singen die Hymne des ANC. Nkosi Sikelel' Afrika. Gott schütze Afrika. Der Widerstand im Land gegen die Rassendiskriminierung geht auch während der Dauer des Prozesses weiter. In der Township Sharpeville kommt es im Frühjahr 1960 zu einem Massaker, als Polizisten auf schwarze Demonstranten schießen. 69 Menschen sterben und Hunderte werden schwer verletzt. Mandela und andere Mitglieder des ANC verbrennen ihren Pass. Hunderttausende gehen auf die Straße und demonstrieren. Statt des bisherigen nach oben gestreckten Daumens recken nun immer mehr Aktivisten ihre geballte Faust zum Zeichen des Protests und des Widerstands. Die weiße Regierung reagiert, verbietet den ANC und verhängt den Ausnahmezustand. Ausnahmezustand heißt, dass ein bestimmter Teil der Bevölkerung aller Rechte beraubt wird, dass er zu bestimmten Zeiten sein Haus nicht mehr verlassen darf, dass die Menschen streng kontrolliert werden, dass man Wohngebiete abriegelt, dass man die Menschen einschüchtert durch eine starke Präsenz von Militärs, von Fahrzeugen, von Panzern und dass man immer wieder Demonstrationen brutal niederschlägt, friedliche Demonstrationen. Auch in anderen Lebensbereichen ändert sich für Mandela einiges. Er und Oliver Tambo müssen ihre Kanzlei schließen, denn durch den Prozess haben sie fast alle ihre Mandanten verloren. Und Mandela trennt sich von seiner Frau Evelyn, mit der er mittlerweile 3 Kinder hat. Bereits wenige Monate nach der Scheidung heiratet er erneut Winnie Madikizela, die erste schwarze Sozialarbeiterin Johannesburgs. Mandela ist glücklich. Doch die gemeinsame Zeit kann er nicht recht genießen. Zwar wird er 3 Jahre nach der Hochzeit vom Verdacht des Hochverrats freigesprochen, aber der Freiheitskämpfer traut der weißen Regierung nicht. Ich verbrachte die Nacht nach dem Freispruch in einem sicheren Haus in Johannesburg. Es war eine ruhelose Nacht, in einem fremden Bett. Und beim Geräusch eines jeden Autos zuckte ich zusammen, weil ich dachte, es könnte die Polizei sein. Für Mandela ist klar, so kann es nicht weitergehen. Er verlässt seine Frau Winnie und die gemeinsamen Kinder und entschließt sich 1961, in den Untergrund zu gehen und in Verstecken zu leben. Er glaubt nicht mehr daran, gewaltfrei ans Ziel zu kommen und die Apartheid nur mit Worten bekämpfen zu können. Zunächst hat er die Politik von Mahatma Gandhi verfolgt, Satyagraha, gewaltfreier Widerstand. Aber irgendwann sah er, dass man damit nichts bewirken kann. Und er sagte irgendwann, man muss Feuer mit Feuer löschen. Und man kann ein gefährliches Raubtier nicht mit bloßen Händen bekämpfen. Und als Mandela dann erkannte, dass die Brutalität des weißen Regimes immer weiter zunimmt, hat er sich entschlossen, die politische Strategie zu ändern. Es wurde dann Umkhonto Vusizwe gegründet, der Speer der Nation. Das war der bewaffnete Flügel des ANC. Man hat eben dann zur Gewalt gegriffen. Mandela wurde dann zum Staatsfeind Nummer 1 erklärt und gejagt. Sehr lange gejagt. Ich wurde ein Wesen der Nacht. Tagsüber blieb ich in meinem Unterschlupf und wenn es dunkel wurde, tauchte ich daraus hervor, um meine Arbeit zu tun. Ich operierte hauptsächlich von Johannesburg aus, reiste aber auch, falls notwendig. Ich hielt mich in leeren Wohnungen auf, in Wohnhäusern, überall, wo ich allein sein konnte. Doch allzu viel Einsamkeit tut nicht gut. Ich sehnte mich schrecklich nach meiner Frau und meiner Familie. Mandela lässt sich die Haare wachsen, rasiert sich nicht mehr und verkleidet sich als Gärtner oder Chauffeur. Manche schwarze Polizisten erkennen ihn trotz seiner Verkleidung mit langem Mantel und Schirmmütze. Doch sie verraten ihn nicht. Sie recken ihre geballte Faust nach oben, der Gruß der Anhänger des Afrikanischen Nationalkongresses, und ziehen ihres Weges. Nelson Mandela reist durch das Land, um die Menschen für seinen Widerstandskampf zu gewinnen. Und er plant Sabotageakte, die Strommasten, Telefonleitungen und Regierungsgebäude zerstören. Man hat wichtige staatliche Einrichtungen angegriffen, Elektrizitätswerke, Energieversorgung, Wasserversorgung. Das waren, heute würde man sagen, terroristische Anschläge. Aber man hat immer darauf geachtet, dass keine Menschen zu Schaden kommen. Dass man nur materielle Dinge zerstört. Und das Apartheid-Regime eben an empfindlichen Stellen trifft. Deswegen wurde Mandela im Ausland oft als Terrorist bezeichnet, als gefährlicher Terrorist. Schließlich zieht Mandela auf eine Farm, die den Untergrundkämpfern als Unterschlupf dient. Gegenüber Fremden tarnt er sich als Hausdiener oder Verwalter. Winnie kommt ihn dort ab und zu besuchen. Die Geheimpolizei war mir immer auf den Fersen. Wenn ich Nelson besuchen wollte, musste ich sie erst abschütteln. Mal habe ich mich als Hochschwangere mit dickem Bauch verkleidet und ein anderes Mal habe ich mich im Kofferraum vom Auto meiner Freunde versteckt. 1962 unternimmt Mandela eine Reise durch verschiedene afrikanische Staaten. Immer auf der Suche nach weiteren Unterstützern im Kampf gegen die Unterdrückung. Mandela macht zum Beispiel Station in Nigeria, in Äthiopien und in Ägypten, wo er sich die Sphinx und die Pyramiden anschaut. Aber er fliegt auch nach Europa, nach London, trifft sich mit Journalisten, besucht das britische Parlament und stöbert in Buchläden, führt also zwischendrin ein fast normales Leben. Als Mandela dann in seine Heimat Südafrika zurückkehrt, fährt er dort als Chauffeur verkleidet, gemeinsam mit seinem Mitstreiter Cecil Williams im Auto nach Johannesburg. Auf der Landstraße werden sie von einem mit weißen, vollbesetzten Wagen überholt. Im Rückspiegel sieht Mandela 2 weitere Autos mit weißen Männern darin. Als er seinen Wagen anhält, kommt ein hochgewachsener, schlanker Mann mit strengem Gesichtsausdruck direkt zum Fenster der Beifahrerseite. Polizei, einmal den Ausweis bitte. Den habe ich leider vergessen, Sir. Name? David Motsamai, Sir. Und das hier Wie ist Mr. lautet Ihr Fahrziel? Mein Auftrag ist es, diesen Herrn nach Johannesburg zu chauffieren. So, so. Johannesburg, sagen Sie. Und jetzt sage ich euch mal, was ich glaube. Sie sind Nelson Mandela. Und dies ist Cecil Williams. Sie sind verhaftet. Beide. Die Polizisten bringen Mandela und Williams nach Johannesburg. Dort wird Mandela in eine Einzelzelle gesteckt. Nebenan Walter Sisulu, der Mann, der ihn als Anwaltsgehilfen empfahl. Winnie Mandela darf ihren Ehemann besuchen. Schau mal, ich hab dir was Schönes mitgebracht. Ein neues Paar teurer Pyjamas und dieses edle Seidengewand. Komm, zieh's mal an. Das hätte eher zu einem Salon als zum Gefängnis gepasst. Ich hatte nicht das Herz, ihr zu sagen, es sei völlig ausgeschlossen, dass ich solche Dinge im Gefängnis trug. Schließlich wird Mandela zum Prozessauftakt in die Hauptstadt Pretoria, das heutige Tswane, gebracht. Die Anklagepunkte lauten: Verlassen des Landes ohne gültige Papiere, Anstiftung zum Streik. Der Angeklagte betritt den Gerichtssaal. Die Zuschauer rufen seinen Namen. Was ist das denn? Und sie wundern sich. Hört keine Krawatte an. Noch nicht mal einen Anzug. Er trägt eine Karotte. Doch mal. Hast du das gesehen? Mandela trägt das traditionelle Leopardenfell seines Volkes. Der Kosa. Er trägt einen Karos. So kann er bei seinem Stamm auftreten, aber noch nicht im Gerichtssaal. Die traditionelle Kleidung hatte ich gewählt, um die symbolische Bedeutung zu betonen, die darin lag, dass ich, ein schwarzer Afrikaner, das Gericht des weißen Mannes betrat. Auf meinem Rücken trug ich buchstäblich die Geschichte, die Kultur und das Vermächtnis meines Volkes. Winnie beobachtet den Prozess vom Zuschauerraum aus, ebenfalls in traditioneller Kleidung, mit einem mit Perlen geschmückten Hut und einem knöchellangen Kosa-Rock. Nelson Mandela bestreitet nicht, ohne Dokumente ins Ausland gereist zu sein. Er bestreitet auch nicht, dass er zum Streik aufgerufen hat. Trotzdem plädiert er: Nicht schuldig. Mandela will sich nicht Gesetzen beugen, die ausschließlich und allein von Weißen aufgestellt worden sind, ohne Beteiligung von Schwarzen. Und er hält im Gerichtssaal eine flammende Rede. Ich bin durch das Gesetz zum Kriminellen gemacht worden. Nicht wegen dem, was ich getan habe, sondern wegen dem, wofür ich stehe, wegen dem, was ich dachte, wegen meines Gewissens. Doch es kommt eine Zeit, wie sie in meinem Leben gekommen ist, da einem Menschen das Recht auf ein normales Leben verweigert wird, da er nur das Leben eines Gesetzlosen leben kann, weil die Regierung verfügt hat, das Gesetz dazu zu benutzen, ihm den Status der Ungesetzlichkeit aufzuzwingen. Ich habe keine Zweifel, dass die Nachwelt verkünden wird, dass ich unschuldig war. Und dass die Verbrecher, die man vor dieses Gericht hätte stellen sollen, die Mitglieder der Regierung sind. Einen Monat später wird das Urteil verkündet. 5 Jahre Haft. Ohne Bewährung. Mandela muss nun die Standarduniform für afrikanische Häftlinge tragen. Eine Stoffkappe, ein grobes khakifarbenes Hemd, eine Militärjacke, Socken, Sandalen und eine kurze Hose. Lange Hosen sind weißen Gefangenen vorbehalten. Schwarze tragen kurze Hosen und werden von den Wärtern Boy, Junge, gerufen. In den nächsten Wochen lebt Mandela völlig isoliert. 23 Stunden am Tag ist er eingesperrt, allein in einer Einzelzelle ohne Uhr. Die ganze Zeit über brennt eine Glühbirne. Kein Buch zum Lesen, kein Stift zum Schreiben. Mandela verliert das Gefühl für Zeit und Raum und ist kurz davor, mit einer Kakerlake ein Gespräch anzufangen, als mitten in der Nacht die Tür zu seiner Zelle aufgerissen wird. Los, aufstehen, Sachen packen. Wo geht es hin? Statt eine Antwort zu erhalten, wurden wir zu viert aneinander gefesselt und in einen fensterlosen Polizeiwagen gesteckt. Wir fuhren die ganze Nacht hindurch nach Kapstadt und erreichten am späten Nachmittag das Hafengebiet der Stadt. Dort wimmelte es nur so von bewaffneten Polizisten und aufgeregten Beamten in Zivil. Wir mussten immer noch aneinander gekettet im Laderaum der alten Holzfähre stehen, was schwierig war, da das Schiff in der Dünung auf- und abschwankte. Ein kleines Bullauge über uns war die einzige Lichtquelle. Das Bullauge diente aber auch einem anderen Zweck. Die weißen Wärter machten sich einen Spaß daraus, auf uns herunter zu urinieren. Das Ziel der Überfahrt ist Robben Island. Eine windgepeitschte, schmale Felsformation, benannt nach den Hunderten von Robben, die sich früher hier tummelten. Die gefürchtete Gefängnisinsel vor Kapstadt. Mandelas neues Zuhause. Von da aus gab es keine Möglichkeit zu fliehen. Das Meer ist sehr kalt, man kann nicht einfach ans Ufer schwimmen. Das haben Gefangene versucht und es ist so gut wie keinem gelungen zu fliehen. Bevor die Insel als Gefängnis genutzt wurde, diente sie als Kolonie für Leprakranke, als Irrenhaus und als Marinestützpunkt. Bei Mandelas Ankunft sind rund 1000 schwarze Sträflinge hier untergebracht, von gewöhnlichen Kriminellen bis hin zu politischen Gefangenen. Dies ist die Insel. Hier werdet ihr sterben. Mit diesen Worten begrüßt ein Wärter den Gefangenen Mandela und seine Begleiter. Die Aufseher sprechen Afrikaans, die Sprache der Buren, der niederländischen Einwanderer. Auf die englische Sprache reagieren sie nicht. Ich verstehe diese Kaffernliebhabersprache nicht. Wie Vieh werden die Gefangenen angetrieben und im Laufschritt zum Haupthaus gescheucht. Mandela will sich das nicht gefallen lassen. Er bremst sein Tempo und schreitet ganz langsam und gemächlich voran. Hör zu, Mann! Wir scherzen nicht, wir werden euch umbringen. Eure Frauen und Kinder und Mütter und Väter werden niemals erfahren, was aus euch geworden ist. Das ist die letzte Warnung. Sie haben ihre Pflicht zu tun, wir unsere. Los, voran! Zum Glück sind sie mittlerweile bei den Zellen angekommen, sodass der Streit an dieser Stelle schnell abbricht. Nun steht Mandela zusammen mit anderen Gefangenen in einem großen Raum in knöcheltiefem Wasser. Zieht euch aus! Los, ausziehen! Die Wachen nehmen die Kleidungsstücke der Gefangenen, durchsuchen sie und werfen sie ins Wasser. Los, wieder anziehen! Jetzt betreten zwei Offiziere den Raum. Warum ist dein Haar so lang? Einer der Offiziere zeigt auf den jüngsten Gefangenen. Warum sind deine Haare so lang? Das ist gegen die Vorschriften. Der Offizier wendet sich an Mandela. Wie bei diesem Boy. Entschuldigen Sie, Sir. Die Länge unserer Haare unterliegt keinerlei Vorschriften. Der Offizier geht einen Schritt auf Mandela zu. Sir, sprich niemals so zu mir, Boy. Wenn Sie mich auch nur einmal anrühren, werde ich Sie vor das oberste Gericht des Landes bringen. Und wenn ich mit Ihnen fertig bin, werden Sie so arm sein wie eine Kirchenmaus. Du wirst 5 Jahre hier sein und bist so arrogant. Weißt du, was es bedeutet, 5 Jahre abzusitzen? Das ist meine Sache. Ich bin bereit, 5 Jahre abzusitzen. Aber ich bin nicht bereit, mich schikanieren zu lassen. Sie haben sich an die Gesetze zu halten. Immer wieder beharrt der Häftling auf seine ihm durchs Gesetz gegebenen Rechte. Nach 2 Wochen Gefangenschaft wird er überraschend verlegt in eine Einzelzelle in Pretoria. Denn in der Zwischenzeit hat die Polizei die Farm entdeckt, auf der sich Mandela und andere Freiheitskämpfer versteckt hatten. Dort finden sie zahlreiche Dokumente und Papiere, darunter auch den Plan für einen Guerillakrieg in Südafrika. Genug Material für neue Verhaftungen und einen neuen Prozess gegen Mandela. Dieses Mal fordert der Staatsanwalt die Todesstrafe. Gefängnisbeamte lassen einen niemals vergessen, dass man gehängt werden könnte. In einer Nacht klopfte zur Schlafenszeit ein Wärter an die Tür meiner Zelle. Mandela! Mandela! Mach dir wegen deines Schlafs keine Sorgen, Boy. Du wirst lange, lange schlafen. Wir alle, auch du, werden lange, sehr lange schlafen. Nach 14 Monaten im Gefängnis ist Mandela abgemagert, bleich, mit eingefallenen Wangen und Tränensäcken unter den Augen. Unter scharfen Sicherheitsvorkehrungen Im Autokonvoi von Polizisten mit Maschinenpistolen bewacht, wird Nelson Mandela mit anderen Angeklagten zum Gericht gebracht. Mandela ist Angeklagter Nummer 1. Angeklagter Nummer 2 ist Walter Sisulu. Draußen singt die Menschenmenge. Drinnen werden sie von den Zuschauern gefeiert, als die Angeklagten mit zum Gruß geballter Faust den Saal betreten. My Lord, nicht ich, sondern die Regierung sollte auf der Anklagebank sitzen. Ich bekenne mich nicht schuldig. Die Verhandlung im sogenannten Rivonia-Prozess zieht sich über Monate hin. An die 200 Zeugen werden aufgerufen, tausende von Fotos und Texten gezeigt. Die Staatsanwaltschaft bleibt dabei und fordert die Todesstrafe. Zur Verteidigung hält Mandela eine Rede, die als eine der bedeutendsten des 20. Jahrhunderts gilt. Mein Leben lang habe ich mich diesem Kampf des afrikanischen Volkes gewidmet. Ich habe gegen weiße Vorherrschaft gekämpft. Und ich habe gegen schwarze Vorherrschaft gekämpft. Ich habe das Ideal der Demokratie und der freien Gesellschaft hochgehalten, in der alle Menschen in Harmonie und mit gleichen Möglichkeiten zusammenleben. Es ist ein Ideal, für das ich hoffe zu leben und das ich zu erreichen hoffe. Doch wenn es sein soll, bin ich bereit, für dieses Ideal zu sterben. Stille im Gerichtssaal. Einige Frauen beginnen zu weinen. Trotz Verbots druckt eine südafrikanische Zeitung die Rede ab. In der ganzen Welt solidarisieren sich Menschen mit den Angeklagten. Der Weltsicherheitsrat fordert die Einstellung des Prozesses und die Freilassung aller politischen Gefangenen in Südafrika. Allerdings enthalten sich dabei Großbritannien und die Vereinigten Staaten ihre Stimmen. Im Juni 1964 wird das Urteil verkündet. Lebenslange Haft für Nelson Mandela, Walter Sisulu und 6 weitere Mitstreiter. Mandela reckt den Daumen zum ANC-Gruß in die Höhe und hält in der Menschenmenge Ausschau nach seiner Ehefrau Winnie und seiner Mutter. Obwohl ich immer nach Winnies Gesicht suchte, konnte ich es erst sehen, als ich mich durch die Tür duckte, die nach unten zu den Zellen führte. Draußen vor dem Gerichtsgebäude singen die Menschen Nkosi Sikelel' Afrika. Und auch am Abend, als Mandela in seiner Zelle auf der Matte liegt, ertönen von überall her afrikanische Freiheitslieder. Am nächsten Morgen fahren die 7 schwarzen Verurteilten gemeinsam mit einem Bus zum Flughafen. Der weiße Verurteilte kommt in ein anderes Gefängnis. Da dreht sich ein Wärter zu Mandela um. Ihr Jungs werdet nicht lange im Gefängnis sein. Die Forderungen nach eurer Freilassung machen zu viel Druck. In 1 oder 2 Jahren werdet ihr wieder rauskommen und als Nationalhelden heimkommen. Ja, ihr Jungs habt es geschafft. Unglücklicherweise lag er mit seiner Voraussage fast 3 Jahrzehnte daneben. Als die Verurteilten auf der Insel Robben Island aus dem Flugzeug steigen, weht ein kalter Winterwind, der sofort durch die dünne Gefängniskleidung zieht. Sie kommen in einen neuen, separaten Hochsicherheitstrakt, der sie von den anderen Gefangenen fernhalten soll. Es ist ein rechteckiger, einstöckiger Bau um einen gepflasterten Hof herum. An 3 Seiten liegen die Zellen. Die 4. Seite besteht aus einer Mauer, 7 Meter hoch, mit einem Laufgang versehen, auf dem Soldaten mit Schäferhunden patrouillieren. Jeder von uns erhielt 3 Schlafdecken, die so abgewetzt waren, dass sie praktisch durchsichtig waren. Unsere Bettunterlage bestand aus einer einzigen Strommatte. Mir wurde die Zelle am Ende des Ganges zugeteilt. Sie ging auf den Hof hinaus und hatte auf Augenhöhe ein kleines Fenster. 1, 2, 3 Schritte. Das maß die Zelle in der Länge. Wenn ich mich hinlegte, konnte ich mit den Füßen die Mauer fühlen und mit dem Kopf die Betonwand am anderen Ende. An der Tür zu seiner Zelle steckt eine Karte mit seiner Häftlingsnummer. N. Mandela, 466-64. Das bedeutet, dass ich als 466. Gefangener im Jahre 1964 auf die Insel gekommen war. Ich war 46 Jahre alt, ein zu lebenslanger Haft verurteilter politischer Gefangener. Und dieser kleine, enge Raum sollte mein Zuhause sein. Für wie lange, wusste ich nicht. Der Alltag im Gefängnis ist eintönig und genauestens geregelt. 5.30 Uhr aufstehen, Zelle säubern, Toiletteneimer leeren, mit kaltem Wasser waschen und rasieren. Zum Frühstück Maisbrei, Zelle säubern, Inspektion, Toiletteneimer den ganzen Vormittag Steine klopfen. Das bedeutet Steine zu Kies zermalmen. Zum Mittagessen gekochter Mais, den ganzen Vormittag Steine wieder klopfen. Steine klopfen, Steine waschen mit kaltem salzigem Meerwasser. Wieder Steine klopfen. 16.30 Uhr Abendbrot, Maisbrei. 16.30 Uhr Abendbrot, Maisbrei. Manchmal mit verkochtem Gemüse und knorpeligem Fleisch. Den Abend über muss Mandela in der Zelle bleiben, ohne Radio und ohne Zeitung. Eine Glühbirne leuchtet die ganze Nacht. Alle 6 Monate darf Mandela einen Brief empfangen und einen Brief selber schreiben. 500 Wörter lang und nur an die engsten Familienmitglieder. Natürlich werden die Briefe von den Wärtern zensiert und unliebsame Passagen unleserlich gemacht, geschwärzt oder rausgeschnitten. Während der ersten Monate bekam ich einen Brief von Vinny, der jedoch so stark zensiert war, dass außer der Anrede nicht viel übrig blieb. Im Gefängnis hatte ich immer wieder diesen Traum. Ich konnte endlich nach Hause und ging zu Fuß mitten durch die Stadt bis nach Soweto. Als ich zu Hause ankam, fand ich das Haus offen stehen und leer. Und dann immer wieder derselbe eintönige Tagesablauf. 5.30 Uhr aufstehen, Zelle säubern, Toiletteneimer leeren, mit kaltem Wasser waschen und rasieren, zum Frühstück Maisbrei. Den ganzen Vormittag Steine klopfen. Steine zu Kies zermalmen. Zum Mittagessen gekochter Mais. Waschen mit kaltem, salzigem Meerwasser. 6.30 Uhr Abendbrot. Maisbrei. 5.30 Uhr aufstehen. 5.30 Uhr aufstehen. Doch Mandela hat viel Energie und viele Ideen. Als erstes wehrt er sich gegen die kurzen Hosen, die sie als schwarze Gefangene tragen müssen. Nicht nur er, auch seine Mitgefangenen bekommen nach einiger Zeit endlich lange Hosen. Los, raus mit euch! Es geht in den Steinbruch. Da könnt ihr den Kalk aus den Felsen hauen. Im Winter ist es kalt, im Sommer unerträglich heiß und grell. Die Sonne scheint erbarmungslos auf den hellen Kalk und reizt die Augen. Nach 3 Jahren kann Mandela endlich durchsetzen, dass sie Sonnenbrillen bekommen. Doch da sind seine Augen schon geschädigt. Mandela wird zum Anführer seiner Freunde, verhandelt mit der Gefängnisleitung, erreicht, dass sie studieren können, setzt durch, dass sie Stühle und Stehpulte für ihre Zellen bekommen. Er hatte einen unbändigen Willen und war beseelt von diesem Freiheitskampf mit dem Ziel, dass schwarze Menschen als Menschen anerkannt werden. Das hat ihm die Kraft gegeben und er war ein Baum, den man nicht beugen konnte. Er war ein stolzer Mann und er hat es sogar geschafft, dass er im Gefängnis auf Robben Island am Ende mit Mr. Mandela, selbst von den weißen Wärtern, angeredet wurde. Am Anfang hatten sie ihn eben behandelt, wie man schwarze Gefangene behandelte. Sie mussten zum Beispiel kurze Hosen tragen. Man nannte sie dann Boys, Diener und Knechte. Das waren die kleinen Demütigungen, gegen die Mandela von Anfang an kämpfte, bis sie dann eben auch lange Hosen tragen durften. Immer wieder wird Mandela wegen kleinster Vergehen in Einzelhaft gesteckt. Zum Beispiel, als er verbotenerweise in einer liegen gelassenen Zeitung liest. Häftling Nummer 466-64. 3 Tage Einzelhaft ohne Essen. Einzelhaft auch, weil er mit dem Vorgesetzten des Gefängnisleiters über die Haftbedingungen reden will. Mandela arbeitet gerade im Steinbruch, als der Vorgesetzte in seiner Nähe steht. Mandela sieht seine Chance. Er legt seine Spitzhacke weg und tritt dem Mann entgegen. Mandela, zurück an Ihren Platz. Mandela! Ich befehle es! Zurück an Ihren Platz! Ich bin bereits hier und werde nicht zurückgehen. Wachen! Wachen! Ergreift ihn! Häftling Nummer 466-64, 4 Tage Einzelhaft! Er hat sich vermutlich, um das zu ertragen, ich meine, er war insgesamt 27 Jahre im Gefängnis, um das zu ertragen, hat er eine Mauer um sich aufgebaut, eine Mauer, die nicht zu durchdringen war durch Demütigungen und Beleidigungen. Und er hat sich diesen Kern der tiefen Menschlichkeit bewahrt. Die Zelle mit der Nummer 5 ist 18 lange Jahre das Zuhause für den berühmtesten Gefangenen Südafrikas. Es ist eine winzige, kahle Zelle, nicht viel größer als eine Besenkammer, kein Mobiliar, nur eine Matte, die am Boden lag, ein Kübel, der als Toilette diente, eine dünne Decke, das war alles. Ein Fenster mit dicken Stahlstäben, vergittert, und man konnte auf den Hof hinausblicken, in dem die Gefangenen Steine klopfen mussten. Ein richtiges Bett bekommt Nelson Mandela erst 1974 nach einem Hungerstreik. Im Laufe der langen Jahre können die Gefangenen erleichternde Haftbedingungen durchsetzen. Sie erhalten warmes Wasser zum Duschen, dürfen im Hof Tennis spielen, bekommen Bücher. Mandela bestellt Pflanzensamen und legt sogar einen kleinen Garten an. Nach einigen Jahren müssen sie auch nicht mehr im Steinbruch schuften. Um der Monotonie des Gefängnisalltags zu entkommen, gründen die Gefangenen um Nelson Mandela eine Art Universität innerhalb der Mauern. Sie tun sich in kleinen Gruppen zusammen und recherchieren zu bestimmten Themen, unterrichten sich gegenseitig. Manche schaffen sogar einen richtigen Uni-Abschluss per Fernstudium. Mandela setzt hier sein Jurastudium fort. Und sein früher eher hitziges Temperament verändert sich. Ein blinder Zorn führt nicht zum Ziel und Hochmut eben auch nicht. Er wurde dann zu einem sehr milden, weisen, ausgleichenden Menschen mit einer unglaublichen Kraft zum Kompromiss, zur Verhandlung, zur friedlichen Lösung. Wenn man im Gefängnis überleben will, muss man Wege finden, um sich im täglichen Leben Zufriedenheit zu verschaffen. Man kann sich ausgefüllt fühlen, wenn man seine Kleidung so wäscht, dass sie besonders sauber ist. Wenn man den Korridor völlig von Staub befreit oder indem man seine Zelle so einrichtet, dass sie möglichst viel Platz bietet. Den gleichen Stolz, den man außerhalb des Gefängnisses bei folgenreicheren Tätigkeiten empfindet, kann man sich drinnen auch verschaffen, indem man kleine Dinge tut. Er war immer ein stolzer, aber auch fairer und sehr menschlicher Mann. Und am Ende hat er seine Feinde mit den eigenen Waffen geschlagen. Er hat zum Beispiel Afrikaans gelernt, die Sprache des weißen Regimes. Er hat sich mit der Kultur der Buren beschäftigt. Immer nach der Devise, du kannst den Feind nur besiegen, wenn du ihn sehr genau kennst. Er hat Gedichte in Afrikaans gelesen, sich mit dem Sport der Buren beschäftigt, mit Rugby zum Beispiel. Während der langen Jahre auf der kleinen Insel im Atlantik geht das Leben draußen weiter. Aber dann stirbt Mandelas Mutter. Sein ältester Sohn kommt bei einem Autounfall ums Leben. Seine Frau Winnie wird überwacht, verhaftet und an einen Ort fern ihrer Heimat verbannt. Im Juni 1976 protestieren Schüler in der Township Soweto dagegen, dass an ihren Schulen in Afrikaans, der Sprache der Unterdrücker, unterrichtet werden soll. Die Polizei bekämpft die Proteste gewaltsam mit Hubschraubern, Panzerwagen und Schusswaffen. Am Ende des Tages sind 23 Menschen tot. Die Apartheid-Regierung versucht, den Widerstand zu brechen. Mit Waffengewalt, mit Folter, Mord und Totschlag. Einige berühmte Widerstandskämpfer wie Steve Biko wurden regelrecht erschlagen. Es gab eine Geheimpolizei, die mit brutalsten Methoden schwarze Widerstandskämpfer verfolgte, aber auch ganz normale, unschuldige Bürger. Weltweit regt sich Protest gegen die weißen Herrscher in Südafrika. 1976 verurteilen die Vereinten Nationen die Apartheid als Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Südafrikanische Sportler werden von den Olympischen Spielen ausgeschlossen. Sogar eine südafrikanische Zeitung traut sich und fordert auf ihrer Titelseite die Befreiung Mandelas. In Deutschland boykottieren Apartheid-Gegner Produkte aus Südafrika. Kauft keine Äpfel aus Südafrika, heißt es. Und sie protestieren gegen deutsche Banken, die dem Regime in Südafrika Geld leihen. Im Juni 1988, kurz vor Mandelas 70. Geburtstag, tun sich mehr als 60 Popmusiker zu einem großen Konzert in London zusammen. Whitney Houston, Sting und Peter Gabriel feiern seinen runden Geburtstag und singen Free Nelson Mandela, Freiheit für Nelson Mandela. Das Konzert wird in 60 Länder übertragen. Ja, das weiße Regime hat gesehen, dieser Mann ist nicht einfach so zu besiegen. Er wird weltweit bewundert, er war der berühmteste Gefangene seiner Zeit. Und gleichzeitig war das Land in Aufruhr. Und die eher liberalen Kräfte der weißen Regierung haben gesagt, naja, also das geht dem Untergang entgegen, das können wir so nicht halten. Wir müssen eine Verhandlungslösung suchen. Und so kamen die ersten Geheimgespräche mit Mandela zustande, die im Grunde dann die Wende in den 90er Jahren vorbereiteten. Die Voraussetzungen waren, dass die Apartheid-Gesetze ausgesetzt werden, dass die Gefangenen freigelassen werden und dass man dann gemeinsam verhandelt, um am Ende eine neue Verfassung für ein demokratisches Südafrika zu bekommen. Nach langen, quälenden Jahren wird Nelson Mandela auf das Festland verlegt, in eine gut bewachte Villa mit eigenem Koch. Und er darf unter Bewachung Ausflüge unternehmen. Nach etwa einer Stunde hielt der Colonel den Wagen vor einem kleinen Laden in einer ruhigen Straße an. Möchten Sie etwas Kaltes trinken? Fragte er. Ich nickte und er verschwand in dem Laden. Ich saß allein da. In den ersten Augenblicken dachte ich nicht an meine Situation. Doch als die Sekunden vergingen, wurde ich immer erregter. Zum ersten Mal seit 22 Jahren war ich draußen in der Welt und unbewacht. Die weiße Regierung begreift, dass sie mit den alten Mitteln der Unterdrückung nicht mehr lange über das Land herrschen kann. Der Widerstand ist zu groß. Der Zusammenbruch der Apartheid steht bevor. Mandelas Verhältnis zur Gewalt war immer sehr widersprüchlich. Aber es ging von ihm aus, am Ende zu sagen, jetzt haben wir es geschafft, jetzt stehen wir kurz vor der Befreiung und jetzt können wir auch die Waffen niederlegen. Nachdem klar war, dass die Apartheid in sich zusammenbrechen würde und dass man sich auf dem Weg zur Demokratie befindet. Erst dann wurde der gewaltfreie Widerstand aufgegeben. Wir müssen ständig gegen die primitive Tendenz ankämpfen, Waffen zu glorifizieren und Gewalt zu verherrlichen. Beides entsteht aus der Illusion, dass man Ungerechtigkeit aufrechterhalten kann, wenn man Macht hat zu töten und dass Konflikte am besten gewaltsam gelöst werden. Die mächtigste Waffe ist nicht die Gewalt, sondern der Dialog. Einige sahen es auch als Kapitulation gegenüber dem weißen Regime und hätten vorgezogen, den Kampf weiterzuführen. Aber Mandela in seiner Weisheit hat gesehen, dass keine Seite diesen Kampf gewinnen kann und dass am Ende Südafrika untergehen würde. Und mit dieser Vernunft hat er auch die Weißen mitgerissen. Also sein Anteil an dieser Wende ist wesentlich größer als der Anteil etwa von dem letzten weißen Präsidenten Frederick Willem de Klerk. Der Präsident und Mandela treffen sich mehrfach, trinken Tee und verhandeln über die Entwicklung Südafrikas. Danach brachte ich die Frage nach meiner Freiheit auf und sagte, wenn er erwarte, nach meiner Entlassung würde ich mich still und unauffällig verhalten, dann irre er sehr. Ich versicherte noch einmal, wenn ich in die gleichen Zustände hinein entlassen würde, aus denen heraus ich verhaftet worden war, würde ich wieder genau das tun, wofür man mich eingesperrt hatte. Zu dem Zeitpunkt ist Nelson Mandela 71 Jahre alt und scheint endlich am Ziel. Präsident de Klerk tritt vor sein Parlament und verkündet, dass der Afrikanische Nationalkongress fortan nicht mehr verboten ist und Nelson Mandela freigelassen werden soll. Und dann, am 11. Februar 1990, ist es tatsächlich soweit. Kurz vor vier brachen wir mit einer kleinen Wagenkolonne auf. Etwa 400 Meter vor dem Tor verlangsamte der Wagen und hielt an. Und Winnie und ich stiegen aus und gingen auf das Gefängnistor zu. Zuerst konnte ich nicht genau erkennen, was vor uns geschah. Aber als ich auf etwa 200 Meter an das Tor herangekommen war, sah ich einen ungeheuren Tumult und eine große Menschenmenge, hunderte von Fotografen, Fernsehkameras und Reportern und mehrere tausend Sympathisanten. Ich war erstaunt und ein bisschen alarmiert. Eine solche Szene hatte ich wirklich nicht erwartet. Ich hatte mir höchstens ein paar Dutzend Leute vorgestellt, hauptsächlich Wärter und ihre Familien. Doch wie sich herausstellte, war das erst der Anfang. Mir wurde klar, dass wir uns nicht gründlich auf das vorbereitet hatten, was nun geschehen würde. Nämlich die Umwandlung einer ganzen Gesellschaft. Zwei Jahre später findet eine Volksabstimmung statt. Zwei von drei weißen Südafrikanern stimmen für die Abschaffung der Rassentrennung. Ein Jahr später bekommen Frederik de Klerk und Nelson Mandela den Friedensnobelpreis, die höchste internationale Auszeichnung für politisches Engagement. Ich bin heute auch hier als Vertreter der Millionen von Menschen auf der ganzen Welt, die sich uns angeschlossen haben, um gegen ein unmenschliches System und für ein schnelles Ende des Apartheid-Verbrechens gegen die Menschlichkeit zu sein. Vielen Dank. Weitere zwei Jahre später wird Nelson Mandela der erste schwarze Präsident Südafrikas. Tata Madiba wird er nun zärtlich von seinen Bewunderern genannt. Das Wort Tata aus der Sprache der Xhosa bedeutet Vater. Und Madiba, der Clanname, wird respektvoll der Kosename des großen Politikers. Bartholomäus Grill erinnert sich an diese Jahre als eine sehr bewegte Zeit. Das war ein großes Geschenk, diese historische Phase miterleben zu dürfen, beschreiben zu dürfen. Das war ein weltweites Thema. Es waren über 300 Korrespondenten in Südafrika stationiert. Mandela wurde auf Schritt und Tritt begleitet. Dieser dramatische, glückliche, wunderbare Wandel in Südafrika, das war ein Weltereignis. Seine Begegnungen mit Tata Madiba haben den Journalisten tief beeindruckt. Er war ein sehr humorvoller und manchmal auch verschmitzter Mann, der mit seinem Ruhm spielte. Eine besonders schöne Begegnung fand in KwaZulu-Natal statt. Mandela fuhr in diese Provinz, um Frieden zu stiften, und er hat es immer abgelehnt, mit einem großen Tross von Leibwächtern zu kommen. Er fuhr einfach vor und plötzlich stand er da und schüttelte unsere Hände. Meine Frau Antje war mit dabei und er sagte: Ich bin Nelson Mandela, ich denke, Sie kennen mich. Das war diese witzige Art, wo er auch mit seinem Ruhm spielte. Und er nahm dann, daneben stand ein kleiner Junge, der hatte ein Eis in der Hand. Und den nahm er dann hoch und das waren die Augenblicke, wo das Volk tobt und ein Freudensturm durch die Menge geht. Das war der Messias Mandela. Und man war selber immer ganz elektrisiert und gefesselt und stand da nur und war dankbar, dass man solche Augenblicke erleben darf. Er hat sogar einen richtigen Tanzstil geprägt, den Mandela-Tanz, und er hatte sehr bunte Hemden an. Er hatte einen Designer aus Westafrika und das wurde dann eine richtige Mode, diese bunten Mandela-Hemden zu tragen. Er hat sich nicht so wohl gefühlt in Anzug und Krawatte. Doch auf Präsident Mandela warten weitere große Herausforderungen. Denn es gilt nun, ein neues Land aufzubauen, Ein Land, in dem alle Menschen gleich sind. Wir werden eine Gesellschaft errichten, in der alle Südafrikaner, Schwarze und Weiße, aufrecht gehen können, ohne Angst in ihren Herzen. In der Gewissheit ihres unveräußerlichen Rechtes der Menschenwürde. Eine Regenbogennation im Frieden mit sich selbst und mit der ganzen Welt. Auch wenn die Apartheid offiziell abgeschafft ist, ihre Auswirkungen auf die Menschen bleiben. Nach wie vor herrscht großes Leid in Familien, die um ihre Verstorbenen trauern oder die weiterhin ohne Strom und ohne fließend Wasser leben müssen. Wie sollen sich da Schwarze und Weiße begegnen, ohne sich zu hassen? Für Nelson Mandela gibt es nur einen Weg: die Versöhnung. Keine Strafe, sondern Versöhnung. Die Grundlage dafür sieht er in einer Wahrheitskommission. Die Grundidee der Wahrheitskommission war, dass Täter, die Verbrechen während der Apartheid begangen haben, amnestiert werden, also straffrei sind, wenn sie die volle Wahrheit über ihre Untaten gestehen. Das war die Voraussetzung. Und das Ziel war die Versöhnung, dass man die Vergangenheit bewältigt, diese schwere Last, um sich nicht den Weg in die Zukunft zu verbauen. Und dann ging diese Wahrheitskommission, das war wie ein, wie soll man das beschreiben, wie ein Wanderzirkus. Im gesamten Land gab es diese Kommissionen und diese öffentlichen Anhörungen. Und zum ersten Mal sahen auch weiße Südafrikaner, was dieses Regime alles angerichtet hat, wie sehr die Menschenrechte verletzt wurden. Doch der langjährige politische Kampf hat seinen Preis. Nach 38 Jahren trennt sich Mandela von seiner langjährigen Ehefrau Winnie, der die Entführung von Jugendlichen und Betrug vorgeworfen wird. Aber Nelson Mandela verliebt sich ein drittes Mal. Genau an seinem 80. Geburtstag heiratet er Graca Machel. Ja, ich will. 2 Jahre vor seinem Tod kehrt Nelson Mandela in sein Heimatdorf Kuno zurück. Am 5. Dezember 2013 stirbt Choishlashla Nelson Mandela im Alter von 95 Jahren in Johannesburg. Zehntausende Menschen stehen stundenlang Schlange, um den aufgebahrten Tata Madiba zu verabschieden. 4.500 Ehrengäste sind bei dem Begräbnis in Kuno dabei, wo Nelson Mandela im Familiengrab beigesetzt wird. Der britische Prinz Charles ist ebenso angereist wie der amerikanische Präsident Barack Obama. 1 Milliarde Menschen verfolgen die Trauerfeier am Fernseher. In Amerika werden die Flaggen auf Halbmast gesetzt. Auf dem Pariser Eiffelturm erstrahlt eine 5 Meter hohe Leuchtschrift. Nelson Mandela, 1918 bis 2013. Seine Überzeugungen und sein Leben für die Freiheit kann ihm keiner mehr nehmen. Mit seiner Vorbildrolle hat sich der einstige Staatsfeind Nummer 1 und bekannteste Gefangene der Welt neben die großen Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts wie Martin Luther King oder Mahatma Gandhi eingereiht. Für seine universelle Botschaft der Versöhnung wird er verehrt. Niemand kommt zur Welt und hasst andere Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe, Herkunft oder Religion. Der Mensch muss Hass erst lernen. Und wenn er lernen kann zu hassen, dann kann man ihn auch die Liebe lehren. Denn die Liebe ist im menschlichen Herzen natürlicher als ihr Gegenteil. Auf Wiederhören bei Audible.